Hallo Freunde, wollt ihr wissen, wer ich bin? Freunde, ich kann fliegen, hab Feuer in mir drin. Macht es euch doch bequem, wo immer ihr seid. Spitzt die Ohren, gleich beginnt's, jetzt ist es soweit. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in mein Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Auf der Dracheninsel, da bin ich daheim. Meine Freundin Mathilda ist ein Stachelschwein. Mein Freund Oskar ist ein Drache, der gerne frisst, weil er eben ein Fressdrache ist. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Ingo Siegner, der kleine Drache Kokosnuss im Weltraum. Bobby von der Zitterpappel. In einer mondlosen Nacht liegt die Dracheninsel wie ein kleiner winziger Punkt im riesigen Ozean. Der kleine Drache Kokosnuss, das Stachelschwein Mathilda und Oskar der Fressdrache sitzen zu Füßen ihrer Lieblingspalme am Strand, trinken Kokosmilch und beobachten den Sternenhimmel. Heute ist nämlich die Nacht der Sternschnuppen. Wie viele Sterne es wohl gibt? Fragt Kokosnuss. Also, sagt Mathilda, es gibt wahrscheinlich mehr als 100 Milliarden Galaxien. Und jede Galaxie hat Milliarden Sterne und Planeten. Oskar blickt das Stachelschwein an und brummt, so viele Sterne sind das aber nicht dort oben. Man sieht ja auch nicht alle, sagt Mathilda. Da ist eine, ruft Oskar und zeigt auf eine Sternschnuppe, deren kleiner Schweif nur kurz aufscheint, bevor sie ganz verschwindet. Die Freunde kneifen die Augen zusammen und wünschen sich heimlich etwas. Da, ruft Kokosnuss, noch eine. Diesmal ist es eine Sternschnuppe mit einem großen, hellen Schweif. Ui, staunt Mathilda. Die leuchtet aber lange. Die hört ja gar nicht mehr auf, sagt Oskar. Kokosnuss springt auf und ruft, die kommt auf uns zu. Tatsächlich. Die Sternschnuppe ist gar keine Sternschnuppe, sondern ein zischendes, rauchendes Dingsbums, das auf die Dracheninsel zurast. In Deckung, schreit Kokosnuss. Die Freunde springen hinter einen Felsen. Ein ohrenbetäubender Lärm erfüllt die Luft. Es kracht, es rumpumpelt und krawummt, dass ihnen die Ohren dröhnen. Plötzlich ist alles still. Nur ab und zu dringt ein leises Zischen herüber. Vorsichtig linsen Kokosnuss, Mathilda und Oskar zum Strand. Ui, flüstert Kokosnuss. Eieiei, flüstert Mathilda. Eieiei, flüstert Oskar. Ein großes Flugobjekt ist auf den Strand gekracht, genau auf ihre Lieblingspalme. Mathilda ist traurig. Unsere arme Palme. Jetzt werden wir nie wieder darunter sitzen können. Auch das Flugobjekt ist demoliert, Ein Fahrgestell ist abgebrochen. Vorn ist es zerbeult und an mehreren Stellen tritt Qualm aus. Es hat kleine runde Fenster und eine Antenne auf dem Dach. Kokosnuss beobachtet die Fenster. Da hat sich etwas bewegt, flüstert er. Igitti, Außerirdische, flüstert Mathilda. Wieso Igitti? Fragt Oskar. Die sollen doch so glitschig und glibberig sein. Ihr Schleim ist grün und giftig. Und die sehen richtig eklig aus, wie Glitschmonster Igittigittigitt. Plötzlich erscheinen in einem Loch der Außenwand ein paar grüne Hände. Grün, flüstert Mathilda. Büh! Jetzt lugt ein gläserner Helm heraus. Zuerst erkennen die Freunde eine kleine Antenne, dann ein rundes gelbes Lämpchen auf einer blauen Kappe, darunter zwei große Augen hinter einer Brille und nun ein grünes Gesicht mit einer langen, insektenhaften Nase, an deren Spitze ein kleiner Greifer sitzt. Während die Nase sich unaufhörlich hin und her bewegt, suchen die Augen die Umgebung ab. Hab ich's doch gleich gesagt, flüstert Mathilda. Was? Fragt Oskar. Das ist ein Außerirdischer und der sieht ziemlich gefährlich aus. Die Nase hat bestimmt einen Stachel und der ist giftig wie sonst was. Der sieht doch ganz freundlich aus, flüstert Kokosnuss. Freundlich? Mit der Nase? Der Außerirdische blickt in ihre Richtung. Die Freunde ducken sich. Yuppie, yuppie, ruft der Außerirdische. Was soll das denn heißen? Flüstert Oskar. Da richtet Kokosnuss sich auf und ruft, Yuppie, yuppie! Mathilda schluckt. Kokosnuss, bist du lebensmüde? Der Außerirdische ruft, Pimpelpupp! Leise wiederholt Mathilda, Pimpelpupp? Außerirdischen Sprache, flüstert Oskar. Kokosnuss ruft, Pimpelpupp! Der Außerirdische quiekt fröhlich und schwebt aus dem Flugobjekt heraus. Er steckt in einem blauen Anzug und auf dem Rücken ist ein Düsenantrieb festgeschnallt. Langsam fliegt er auf Kokosnuss zu. Der kleine Drache holt tief Luft. Wenn es gefährlich wird, überlegt er, dann speie ich Feuer. Das fremde Wesen landet nur zwei Schritte von Kokosnuss entfernt. Es ist so groß wie ein kleiner Drache und sieht wirklich nicht sehr gefährlich aus. Doch Mathilda und Oskar bleiben sicherheitshalber hinter dem Felsen. Wer weiß. Der Außerirdische legt Helm und Düsenantrieb ab und sagt, Klapippel, Klöcks, Iwoppel, Knickeliki, Bobby, Putzi, Papelle. Stottert Kokosnuss. Und ich heiße Kokosnuss. Der Außerirdische zieht ein kleines, längliches Gerät aus seinem Gürtel und sagt, Pippel, Schnappi, Knick, Knick. Kokosnuss, flüstert Mathilda. Schnappi, Knick, Knick klingt nicht gut. Da bewegen sich die Ohren des Außerirdischen. Er blickt hinter den Felsen und entdeckt Mathilda und Oskar. Knickeliki, Bobby, Putzi, Pappele, ruft er freudig und schwingt seine Arme. Das sind Mathilda und Oskar, meine Freunde, sagt Kokosnuss. Der Außerirdische hält das Gerät in die Luft und sagt mit einem fragenden Blick, Schnappi, Knick, Knick, Pömpel, Pim? Na gut, sagt Kokosnuss und nickt zögernd. Das grüne Wesen kommt näher und hält das Gerät an Kokosnuss Bauch. Das Gerät leuchtet rot und gelb auf. Das kitzelt, kichert Kokosnuss. Au, Backe, sagt Mathilda. Jetzt bist du gleich Antimaterie oder sowas. Doch Kokosnuss bleibt Kokosnuss und der Außerirdische steckt das Gerät wieder in seinen Gürtel. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Wie ich schon sagte, mein Name ist Bobby Putzi Pappele. Ihr könnt mich auch Bobby nennen. Ich bin ein Pappelaner und komme vom Planeten Zitterpappel. Mathilda und Oskar kommen staunend hervor. Woher kannst du plötzlich unsere Sprache? Fragt Kokosnuss. Übertragung mit meinem Laserfaser. Das ist ein Spezialgerät der Pappelaner, antwortet der Pappelaner Bobby und zeigt auf das kleine Gerät. Ich weiß jetzt alles, was der kleine Drache Kokosnuss weiß. Nur Feuer speien und fliegen kann ich nicht. Dafür hast du ein Raumschiff, sagt Oskar. Die Freunde blicken auf die lädierte Maschine, die qualmend und zischend im Sand steckt. Bobby lässt die Schultern hängen und seufzt. Der Raumgleiter, er gehört meinem Vater. Ich habe versprochen, ihn heile zurückzubringen. Der Papellaner plumpst missmutig in den Sand. Jetzt ist er kaputt und ich komme hier nicht mehr weg. Den kann man bestimmt reparieren, sagt Kokosnuss. Ach, seufzt Bobby. Das Fahrgestell und die Beulen sind das Geringste. Viel schlimmer ist, dass der Bordcomputer defekt ist. Jetzt kann ich den Raumgleiter nicht mehr allein fliegen. Es geht nur mit 4 Piloten. Kokosnuss blickt nacheinander Mathilda, Oskar und Bobby an und zählt. 1, 2, 3, mit mir 4. Das passt. Wie? Ruft Mathilda. Ich steige doch nicht in diesen Blechhaufen. Das ist kein Blechhaufen, erwidert Bobby beleidigt, sondern ein Raumgleiter der neuesten Pimpelpupp-Klasse. Seht ihr, sagt Mathilda, Pimpelpupp-Klasse, das sagt ja wohl alles. Was heißt das eigentlich? Fragt Kokosnuss. Das bedeutet in friedlicher Mission, erklärt Bobby. Und wenn schon, sagt das Stachelschwein. So eine Reise in eine andere Galaxie dauert mehrere Millionen Jahre. Und so alt können wir gar nicht werden. Übertreib mal nicht, brummt Oskar. Mehrere Millionen Jahre, pfff. Das kleine Stachelschwein hat recht, sagt Bobby. Unsere Galaxie ist sogar mehrere Milliarden Lichtjahre entfernt. Oh, murmelt Oskar. Etty Betty, sagt Mathilda. Aber die Reise in meine Galaxie dauert trotzdem nicht lange, fährt Bobby fort. Durch eine Extradimension geht das blitzschnell. Etchi betchi, sagt Oskar und wackelt mit den Ohren. Wow, staunt Mathilda. Aber wie kommen wir wieder zurück? Über einen Transporterstrahl, antwortet Bobby. Oskar kratzt sich am Kopf. Könnten wir jetzt mal los? Ich bin nämlich ziemlich gespannt auf diese Sache. Kokosnuss blickt zu Mathilda. Das Stachelschwein wiegt den Kopf hin und her und sagt, okidoki. Reise in eine ferne Galaxie. Während Bobby mit dem Laser, Phaser und einigen Ersatzteilen den Raumgleiter repariert, schauen Kokosnuss, Mathilda und Oskar sich im Inneren des Raumgleiters um. Unten liegen der Maschinenraum und das Dock mit dem Sternenflitzer für kurze Expeditionen. Oben befindet sich die Kommandozentrale. Sie wird Brücke genannt. Bobby, Kokosnuss und Mathilda besetzen die Brücke und Oskar geht in den Maschinenraum. Bobby nimmt auf dem Kapitänssessel Platz, drückt einen Knopf und spricht: Freisprechanlage eingeschaltet, Maschinenraum kommen. Aus dem Lautsprecher ist ein Rascheln zu hören und dann Oskars Stimme. Wohin denn? Oskar, du Eumel, ruft Mathilda. Wenn jemand über den Bordfunk kommen sagt, dann heißt das, du sollst dich melden. Ach so, ertönt Oskars Stimme. Hier alles Paletti. Bitte Treibstoffmenge angeben, sagt Bobby. Ich sag mal, der Tank ist ziemlich voll, aber da ist kein Treibstoff drin. Das sieht eher aus wie Pflaumen. Das ist korrekt, sagt Bobby. In unserer Galaxie werden alle Raumschiffe mit Pflaumen angetrieben. Das Fruchtfleisch enthält wertvolle Vitamine sowie Zink und Kupfer. Und die Kernspaltung setzt hohe Energie frei. Bobby drückt einen Knopf. Startsequenz eingeleitet. Alle auf Position und anschnallen. Kurs 1.2. Geschwindigkeit 0,2 Mioknorpsel. Kurs 1.2, Roger, sagt Mathilda und stellt am Navigationscomputer den Kurs ein. 0,2 Mioknorpsel, Roger, sagt Kokosnuss und betätigt den Temporegler. Leise surrend hebt der Raumgleiter vom Strand der Dracheninsel ab. Beinahe lautlos durchquert er die Erdatmosphäre und erreicht nach wenigen Sekunden die letzten Luftschichten. Das Blau des Himmels wird immer blasser und bald tritt die Maschine in den Weltraum ein. Kokosnuss, Mathilda und Oskar, der einen Kurzbesuch auf der Brücke macht, blicken durch die Fenster. Wie viele Sterne hier zu sehen sind und wie riesig die Erde ist und wie schön blau und grün sie schimmert. Oskar, sagt Bobby, für den Übergang in die Extradimension brauchen wir mehr Treibstoff. Ventil bis 3 öffnen. Geht klar, sagt Oskar und macht sich auf den Weg in den Maschinenraum. Code 2CX, Kurs 329, Geschwindigkeit Knorp 0,5. Knorp 0,5, sagt Kokosnuss. Ist das schnell? Jö, antwortet Bobby. 2,5 Millionen Mal schneller als eben. Ui, flüstert Mathilda. Der Raumgleiter geht auf Kurs. Die Erde scheint davon zu zischen und die Sterne kommen näher, immer schneller, bis sie wie unzählige gleißend helle Linien vorübersausen. Der Raumgleiter erzittert. Im großen Fenster erscheint in weiter Ferne ein schwarzes Loch. Was ist das? Fragt Mathilda. Der Eingang zur Extradimension, antwortet Bobby. Schnell wird das schwarze Loch größer. Plötzlich sind die Sterne verschwunden und das Raumschiff gleitet in eine völlige Finsternis. Wo sind wir jetzt? Fragt Kokosnuss. In einem gekrümmten Raum, antwortet Bobby. Es ist eine Abkürzung. Gleich treten wir in meine Galaxie ein. Da meldet sich Oskar. Hier Maschinenraum. Wo sind denn die ganzen Sterne geblieben? Erst so viele und jetzt überhaupt keiner mehr. Wieder durchfährt den Raumgleiter ein Zittern. Und vor ihnen liegt eine mächtige Galaxie mit Milliarden von Sternen. Ah, alles klar, ertönt Oskars Stimme. Hat sich schon erledigt. Ui, staunt Kokosnuss. Ist das deine Galaxie? Genau, sagt Bobby. Maschinenraum, bitte Ventil bis 6 öffnen. Geht klar, Captain, sagt Oskar. Kurs 3.4 ZIP, Geschwindigkeit Knorp 5. Die Raumfahrer werden in ihre Sitze gedrückt und die Sterne rasen in einem irrwitzigen Tempo auf sie zu. Kokosnuss und Mathilda blicken ängstlich auf den Hauptbildschirm. Keine Sorge, sagt Bobby. Wir fliegen nur 500-millionenfache Lichtgeschwindigkeit. Zitterpappel liegt gleich im ersten Quadranten. Aber, stottert Mathilda, das ist doch ziemlich schnell. Wir könnten gegen einen Stern prallen oder in einen Asteroidenschwarm geraten. Der Raumgleiter verfügt über ein Antikollisionsprogramm und weicht allen Hindernissen automatisch aus, erklärt Bobby. Da meldet sich Oskar über Funk. Gibt's hier eigentlich ein Klo? Dritte Tür links, antwortet Bobby. Ach, übrigens, hier blinkt so ein rotes Lämpchen. Und Pflaumen sind fast keine mehr da. Wie? Ruft Bobby erschrocken und springt auf. Das kann nicht sein. Ich hatte etwas Hunger, sagt Oskar kleinlaut. Und die Pflaumen sahen so saftig aus und da dachte ich, die eine oder andere ist bestimmt nur eine Reservepflaume und wird gar nicht gebraucht. Du hast von den Pflaumen gegessen? Ruft Bobby fassungslos. Naja, nicht so viele, höchstens ungefähr etwa, wenn's hochkommt, vielleicht unter Umständen circa 100. Bobby plumpst in seinen Sitz zurück. 100, flüstert er verzweifelt. Der Planet Pflaume 2. Bobby holt ein dickes Buch hervor. Hier ist es. Pflaume 2, Quadrant 1, Koordinaten 2.3. Wie? Fragen Kokosnuss, Mathilda und Oskar. Auf Pflaume 2 gibt es Pflaumen. Bloß. Bobby lässt die Schultern hängen. Ich weiß den Weg nicht. In Navigation hatte ich eine 4 minus. Zeig mal, sagt das Stachelschwein und schnappt sich das Buch. Mathilda liest eine ganze Weile, wippt nachdenklich mit dem Kopf, tippt etwas in den Computer und murmelt: Faszinierend. Wie? Fragen Kokosnuss und Bobby. Mathilda grinst und verkündet: Kurs 4.6, Knorp 2. So kommen wir nach Pflaume 2. Und die Pflaumen reichen auch, bis wir dort sind. Bobby blickt auf Mathildas Bildschirm. Potzpappelpupp, du bist ein Genie! Spitze, Mathilda! Ruft Kokosnuss und geht auf Knorp 2. Mathildas Berechnungen stimmen genau. Und wenig später landet der Raumgleiter auf dem kleinen Planeten Pflaume 2. Bobby holt ein paar Obstkörbe hervor und sagt: Alle raus zum Pflaumensammeln! So machen sich die 4 Abenteurer auf, die Körbe zu füllen. Wo ist eigentlich Oskar? Fragt Mathilda. Kokosnuss grinst. Er ist hinter einen Busch gegangen, weil er zu viele von den Pflaumen genascht hat. In diesem Augenblick zischt etwas Großes über ihre Köpfe hinweg. Die Freunde ducken sich. Bobby schaut misstrauisch in den Himmel. Oskar kommt hinter dem Busch hervor und ruft: Was war das denn? Plötzlich kommt Wind auf. Die Blätter der Pflaumenbäume schaukeln hin und her. Sand wirbelt auf. Bobby packt seinen Korb und schreit: Die Papillonen! Weg hier! Blitzschnell folgen die Freunde dem flüchtenden Bobby zurück zum Raumgleiter. Schnell, füllt die Pflaumen in den Tank! Ruft der Papillaner. Kaum haben alle ihre Plätze eingenommen, sehen sie durch das Fenster ein riesiges Saugrohr, das sich schnell nähert. Sein Saugstrom ist so stark, dass es Pflaumen und Blätter gleichermaßen in sich hineinzieht. Nur die kahlen Bäume bleiben stehen. Was ist das? Fragt Mathilda mit zitternder Stimme. Der große Sauger, antwortet Bobby und leitet die Startsequenz ein. Knorp 4, Kurs 1.3. Roger! Rufen Kokosnuss und Mathilda. Der Raumgleiter hebt ab. Doch der Luftstrom des Saugers hat ihn schon erreicht. Wir werden in den Sauger gezogen, schreit Mathilda. Da hören sie Oskars Stimme. Hier, Pflaumen, Maschinenraum. Soll ich Pflaumen nachlegen? So viel du kannst, ruft Bobby ins Mikrofon. Kokosnuss, auf maximale Knorpgeschwindigkeit. Kokosnuss schiebt den Temporegler ganz nach vorn. Der Raumgleiter, der zusammen mit Tausenden von Blättern und Pflaumen rückwärts in das Rohr gezogen wird, heult auf und bewegt sich wieder vorwärts. Wir schaffen es, ruft Kokosnuss. Tatsächlich, gegen den gewaltigen Strom kämpft sich der Gleiter aus dem Saugrohr heraus. Der Gleiter steigt senkrecht auf und schießt in den Weltraum hinaus. Kurs 1.3, runter auf Schleich 2, sagt Bobby. Jetzt sehen sie im Hauptfenster einen grünen Planeten, aus dem sich das riesige Saugrohr wie eine lange Nase herausschlängelt. Die grüne Pappelmuse, flüstert Bobby mit zitternder Stimme. Die grüne Pampelmuse. Grüne Pampelmuse? Fragt Kokosnuss. Ein großer Asteroid, erklärt Bobby. Er wurde vor langer Zeit von den Bewohnern unserer Galaxie zu einer galaktischen Müllabfuhr umgebaut. Eine Müllabfuhr? Fragt Mathilda. Ja, von Robotern gesteuert. Früher sammelten sie mit ihrem großen Saugrohr den Müll unserer Galaxie ein und verarbeiteten ihn zu Blumenerde oder anderem nützlichen Material. Doch eines Tages kam es zu einem Fehler im Computersystem. Die Roboter gerieten außer Kontrolle. Seitdem saugen sie alles auf, was ihnen in den Weg kommt. Dadurch wird die grüne Pappelmuse immer größer und gefährlicher. Ach du dickes Ei, murmelt Kokosnuss. Hallo Leute, meldet sich Oskar aus dem Maschinenraum. Ich will ja nicht stören, aber dieses Pampel-Dings hat den Kurs gewechselt. sieht ein bisschen so aus, als käme es auf uns zu. Tatsächlich. Die grüne Pampelmuse steuert auf den Raumgleiter zu. Alle Maschinen stopp, ruft Bobby. Tarnkappe aktivieren, Code 007. Aktiviert, sagt Mathilda. Auf dem Hauptbildschirm ist die Pampelmuse zu sehen. Kokosnuss, Mathilda und Bobby halten den Atem an. Die Pampelmuse kommt näher. Plötzlich verharrt sie. Der große Sauger bewegt sich erst zur einen Seite, dann zur anderen. Jetzt schwärmen kleine Raumjets aus. Die Jets der Pampelonen, flüstert Bobby. Das sind die Roboter. Sie suchen uns. Wenn sie uns finden, senden sie unsere Position an den großen Sauger. Und dann werden wir eingesaugt. Zwei Raumjets kommen dem Gleiter sehr nahe. Die Freunde sind mucksmäuschenstill. Kurz vor ihnen halten die Pampelonen an. Langsam bewegen sie sich hin und her. Ganz leise fragt Mathilda: Und die können uns nicht sehen? Mit der Tarnkappe sind wir unsichtbar, flüstert Bobby. Sollten wir nicht ausweichen? Fragt Kokosnuss leise. Wir dürfen uns nicht bewegen. Das könnten die Pampelonen bemerken, trotz der Tarnkappe. Außerdem würden ihre Sensoren sofort die Hitze unserer Triebwerke anzeigen. Doch die Raumjets kehren zu der grünen Pampelmuse zurück. Puh, seufzen Kokosnuss und Mathilda erleichtert. Nochmal gut gegangen, ruft Bobby freudig. Auf nach Hause, Kurs 3.4. Der Raumgleiter nimmt Kurs auf Bobbys Heimatplaneten Zitterpappel. Merkwürdig, sagt Mathilda und blickt von ihrem Computer auf. Was meinst du? Fragt Kokosnuss. Vor uns fliegt etwas Großes in dieselbe Richtung. Bobby spitzt die Ohren und sagt: Auf den Hauptschirm! Auf dem großen Bildschirm erscheint die grüne Pampelmuse. Bobby erschrickt. Sie fliegen nur ungefähr 600.000 Lichtjahre vor ihnen. Oh nein! Sie bewegen sich auf Zitterpappel zu. Mein Planet ist in Gefahr. Können wir denn nichts gegen die Pampelmuse unternehmen? Fragt Kokosnuss. Vielleicht ihren Computer umprogrammieren. Dazu müssten wir in das Innere der Pampelmuse gelangen, sagt Bobby. Das könnten wir vergessen. Schon auf der grünen Pampelmuse zu landen ist unmöglich. An dem großen Sauger kommt niemand vorbei. Kokosnuss hat eine Idee. Habt ihr noch den Bauplan der Pampelmuse? Ja, der ist im Computer gespeichert. Wieso? Und könnte ich mir den Helm mit Düsentrieb ausleihen? Schon, aber wozu brauchst du den denn? Kokosnuss klatscht in die Pfoten. Ich weiß, wie wir die Pampelonen überlisten können. Durch Ablenkung und Überraschung. Ablenkung und Überraschung? Wiederholen Mathilda und Bobby. Ganz einfach, sagt Kokosnuss. Ich fliege in den Sauger hinein, lande im Inneren der Pampelmuse und programmiere den Computer um. Kommt gar nicht in die Tüte, antwortet Bobby. Wenn einer in die Pampelmuse fliegt, dann ja wohl ich. Geht nicht, erwidert Kokosnuss. Du musst den Raumgleiter auf der Pampelmuse landen, denn das kann niemand anderes. Auf der Pampelmuse landen? Fragt Bobby. Die Pampelonen werden nur auf mich achten. Dann könnt ihr heimlich auf der Pampelmuse landen, um mich abzuholen. Murmelt Bobby nachdenklich. Aber den Computer neu zu programmieren ist nicht so einfach. Ihr könntet mich über Funk anleiten, schlägt der kleine Drache vor. Ich weiß nicht, sagt Mathilda. Das könnte auch schief gehen. Ich finde den Plan prima, meldet sich Oskar über den Bordfunk und legt Pflaumen nach, damit sie die Pampelmuse einholen können. Im Inneren der Pampelmuse. Wenig später schießt der Raumgleiter auf die Pampelmuse zu. Oskar ist vom Maschinenraum zur Brücke gewechselt und nimmt Kokosnuss Platz ein. Kokosnuss hat den Helm mit Düsenantrieb angelegt und betritt die Schleuse zum Ausgang. Über den Bordfunk meldet Mathilda: Die Pampelmuse hat uns bemerkt. Auf dem Hauptbildschirm sehen sie den riesigen Sauger. Oh je, murmelt Oskar. Das sieht nicht gut aus. Tarnkappe aktivieren, sagt Bobby. Kokosnuss, abdocken. Ab jetzt absolute Stille. Kokosnuss öffnet die Außentür. Vor Aufregung kribbelt es in seinem Drachenbauch wie 1000 Ameisen. Vor ihm liegt der Weltraum. Er schaltet den Düsenantrieb ein und schwebt hinaus. Hier herrscht völlige Schwerelosigkeit und er fühlt sich ganz leicht. Doch plötzlich kommt er sich winzig und verloren vor in den unendlichen Weiten des Universums. Da, jetzt ist der Raumgleiter hinter ihm unsichtbar. Mathilda hat die Tarnkappe aktiviert. Und dort vor ihm das riesige Saugrohr. Es bewegt sich hin und her, als wüsste es nicht wohin. Es sieht aus wie ein gigantischer Wurm mit einem offenen Maul. Kokosnuss läuft ein Schauer über den Rücken. Er düst vom Raumgleiter weg. Hoffentlich klappt mein Plan, denkt der kleine Drache. Jetzt hat er doch ein wenig Angst. Was, wenn die Pampelonen ihn gar nicht bemerken? In diesem Moment erfasst ihn ein mächtiger Saugstrom. Kokosnuss wird in das Saugrohr hineingezogen. Immer schneller und schneller, genau wie er es geplant hat. Kokosnuss, kommen! Meldet sich Bobby über Funk. Du musst mit den Düsen gegen den Saugstrom anfliegen, sonst zerschellst du im Inneren des Asteroiden. Roger, antwortet Kokosnuss. Er legt sich mit den Füßen voran in den Saugstrom und bremst mit den Feuerdüsen. Zur gleichen Zeit, als Kokosnuss im riesigen Schlauch des Planeten Pampelmuse verschwindet, bewegt sich der unsichtbare Raumgleiter auf die andere Seite des Asteroiden. Es klappt, flüstert Mathilda und setzt zur Landung an. Die Pampelonen sind abgelenkt. Kokosnussdüsen bremsen zwar etwas, doch er rast noch sehr schnell durch den Schlauch. Der kleine Drache schaut nach vorn. Vielleicht kann ich sehen, wo es hingeht, denkt er. Wie es wohl aussieht im Inneren des Asteroiden. Werde ich den Computer finden? In diesem Augenblick rauscht er krawusch in einen riesigen, weichen Berg von Pflaumen und Blättern hinein. Glück gehabt. Er stellt die Düsen ab. Es ist dunkel und von irgendwoher dringt das Rumoren von Maschinen. Die Müllanlage, denkt Kokosnuss, bloß weg von hier. Mühsam kämpft er sich aus dem Pflaumenblätterberg heraus. Da hört er Mathildas Stimme über Funk flüstern. Kokosnuss, wir sind auf der Pampelmuse gelandet, mit Tarnkappe. Bist du in Ordnung? Alles paletti, antwortet Kokosnuss. Empfängst du mein Signal? Mathilda sieht Kokosnuss Sendesignal auf ihrem Bildschirm. Klar und deutlich, sagt das Stachelschwein. Du musst jetzt die Tür zum Hauptflur finden. Nimm dich in Acht vor den Pampelonen, sagt Bobby. Es sind kleine, kugelige Roboter. Sie werden bestimmt auf jeden Eindringling schießen. Sagt Kokosnuss. Womit schießen die denn? Mit Pampelklöpsen. Pampel was? Meldet sich Oskar. Mit Pampelklöpsen, wiederholt Bobby. Die stellen sie aus dem Müll her. Pampelklöpse sind grün und klebrig. Sie könnten deine Antriebsdüsen verkleben. Oh, sagt Kokosnuss. Okay, ich passe auf. Nachdem der kleine Drache die Tür gefunden hat, leitet Mathilda ihn über Funk durch viele Flure bis in das Innere des Planeten. Er hat Glück. Denn kein Pampelone kreuzt seinen Weg. Wenig später steht er vor dem zentralen Computer der grünen Pampelmuse. Die Pampelonen kommen. Kokosnuss blickt auf den Bildschirm. Da ist ein Plan mit vielen Räumen und Gängen. In der Mitte ist ein roter Punkt. Und ich sehe einen grünen Punkt, der sich auf den roten Punkt zubewegt. Der rote Punkt bist du, erklärt Bobby. Der grüne Punkt ist ein Papellone. Oh, sagt Kokosnuss und blickt sich um. Du musst dich beeilen, ruft Mathilda. Der ist gleich bei dir. Oskar blickt durch ein Fenster und sagt, da draußen fliegen wieder diese Pampelbohnen herum. Oh nein, ruft Mathilda. Sie suchen uns. Den Raumgleiter können sie nicht sehen, sagt Bobby. Aber sie orten das Funksignal. Ich lenke sie mit dem Sternenflitzer ab. Der Papellaner flitzt ins untere Deck, springt in den Sternenflitzer und startet. Kaum fliegt er aus dem Raumgleiter heraus, wird er sichtbar. Bobby, ruft Mathilda, die Pampelonen verfolgen dich. Ich kann zwar nicht gut landen, sagt Bobby über Funk, aber im Sternenflitzerflug bin ich Klassenbester. Ja! Der Papellaner zischt im Zickzack über die Oberfläche der grünen Pampelmuse hinweg, dicht gefolgt von mehreren Raumjets der Pampelonen. Da meldet sich Kokosnuss. Was soll ich jetzt mit diesem Computer machen? Mathilda wendet sich wieder ihrem Bildschirm zu. Geh in das Menü Einstellungen. Kokosnuss berührt das Symbol für Einstellungen auf dem Bildschirm. Auweia, jetzt erscheinen lauter Symbole und Wörter. Ruhig bleiben, sagt Mathilda. In diesem Moment hört Kokosnuss ein zischendes Geräusch. Die Tür. Der kleine Drache wendet sich um und erschrickt. Ein kugelförmiger Roboter schwebt in den Raum und stellt sich bedrohlich vor Kokosnuss auf. Der Pampelone. Er ist etwas kleiner als Kokosnuss, hat metallene Arme und Greifer, kleine Knopfaugen und anstelle eines Mundes bunte Lämpchen. Der Pampelone ist jetzt hier, flüstert Kokosnuss. Und der sieht nicht freundlich aus. Was soll ich machen? Hau ihm eins auf die Birne, ruft Oskar. Bloß nicht, warnt Mathilda. Der Pampelone nähert sich und sagt, Ka-Pappel, Knöcki, Popo. Ich heiße Kokosnuss, sagt Kokosnuss. Der Pampelone schüttelt sich und sagt, Hippie die Papa Knöcki die Razzipazzi. Razzipazzi klingt nicht gut, meldet sich Oskar. Papa Knöcki aber auch nicht, sagt Mathilda. Da fällt Kokosnuss etwas ein. Laut sagt er, Pimpelpupp. Der Pampelone weicht zurück und wiederholt, Pimpelpupp. Doch dann schüttelt er sich wieder und plötzlich fährt ein gebogenes Rohr aus seiner Oberseite. Die Öffnung zeigt auf Kokosnuss und der Pampelone ruft, Schnippel die Pimpel, die Popoklatsch. Ich glaube, stottert Kokosnuss, der will auf mich schießen. Ich hab's, ruft Mathilda. Du musst den Computer über die Systemsteuerung neu konfigurieren. Das Passwort findest du an der Unterseite der Konsole. Dann drückst du 10 Sekunden lang den roten Knopf. Wie soll ich das denn alles machen? Kokosnuss ist verzweifelt. In diesem Moment schießt eine grüne, klebrige Masse aus dem Rohr des Pampelonen. Ein Pampelklops. Blitzschnell geht Kokosnuss in Deckung. Der Klops geht daneben. Doch der Pampelone feuert weitere Klöpse ab. Der kleine Drache düst kreuz und quer durch den Raum. Geschickt weicht er allen Klöpsen aus. Ich komme nicht mehr an die Tastatur, ruft er außer Atem. Da meldet sich Oskar. Zieh doch einfach den Stecker raus. Aber, erwidert Mathilda, dann kann alles Mögliche passieren. Besser als die Klöpse, ruft Kokosnuss und fliegt hinter den Computer. Der Pampelone schwebt wütend auf ihn zu. Sein Klöpseschießrohr richtet sich auf den kleinen Drachen. Im selben Augenblick zieht Kokosnuss den Hauptstecker. Auf nach Zitterpappel. Mit einem Mal verlöscht das Licht. Die Müllmaschine verstummt. Der Pampelone sinkt auf den Fußboden und erstarrt. Seine Lämpchen erlöschen. Was passiert da? Fragt Mathilda. Warte, antwortet Kokosnuss und führt den Stecker wieder ein. Nach und nach gehen die Lichter an. Dann ertönt das Rumoren der Müllanlage. Kokosnuss blickt ängstlich auf den Pampelonen. An dem kleinen Roboter, der eben noch starr und ausgeschaltet war, leuchten Lämpchen auf. Erst wenige, dann immer mehr. Plötzlich beginnt er zu schweben und sieht sich um. Als er Kokosnuss erblickt, blinkt eine Reihe farbiger Lämpchen auf. Das Schießrohr wird eingefahren. Der Pampelone winkt mit dem Greifer und sagt: Yippie, yippie. Kokosnuss atmet erleichtert aus und antwortet: Yippie, yippie. Da fährt an der Unterseite des Roboters ein Schlauch heraus und ein leises Summen ertönt. Der Pampelone beginnt, mit dem Schlauchende über den Boden und in die Ecken des Raumes zu gleiten. Kokosnuss, melde dich, was passiert dort? Ruft Mathilda aufgeregt. Der Pampelone staubsaugt, antwortet Kokosnuss. Wie bitte? Fragt das Stachelschwein verblüfft. Er hat mich freundlich begrüßt und saugt jetzt die ganzen Pampelklöpse wieder ein. Sauber! Ruft Oskar ins Mikrofon. Dann können wir die Tarnkappe ausschalten, um Energie zu sparen. Über Funk führt Mathilda Kokosnuss aus dem Inneren des Asteroiden heraus. Und gerade als der kleine Drache per Düsenantrieb die Oberfläche erreicht, kommt Bobby in seinem Sternenflitzer angesaust und ruft atemlos: Leute, warum habt ihr die Tarnkappe ausgeschaltet? Die Pampelonen sind hinter mir her! Da tauchen die Raumjets der Pampelonen auf. Sie kommen dem Raumgleiter bedrohlich nah. Doch plötzlich drehen sie bei und gleiten durch eine Öffnung in das Innere der Pampelmuse. Bobby staunt. Was ist denn jetzt passiert? Kokosnuss hat den Pampelonencomputer neu gestartet, antwortet Mathilda. Die Pampelonen sind wieder friedlich. Der eine hat sogar gestaubsaugt, berichtet Oskar. In diesem Moment beobachten sie, wie der große Sauger eingefahren wird und im Inneren der Pampelmuse verschwindet. Bravo! Ruft Bobby erleichtert. Die grüne Pampelmuse ist wieder eine Müllabfuhr. Das müssen wir unbedingt auf Zitterpappel berichten. Ab nach Hause! Kokosnuss und Bobby gehen an Bord. Mit maximaler Knorpgeschwindigkeit fliegt der Raumgleiter zum Planeten Zitterpappel. Bobbys Heimatplanet ist mit grünen Hügeln, Wäldern und Feldern bedeckt. Auf einem der Hügel steht der Hof von Bobbys Eltern. Es sind mehrere eiförmige Gebäude unter drei hohen Zitterpappeln. Bobby hat ein schlechtes Gewissen. Was wird nur mein Papa sagen, wenn er die ganzen Beulen an dem Raumgleiter sieht? Diesmal gelingt ihm die Landung. Ganz sanft setzt Bobby den Raumgleiter auf der Wiese vor dem Hof auf. Kaum sind die Triebwerke abgeschaltet, kommen zwei große Pappelaner herbeigelaufen. Bobbys Eltern. Bleibt lieber erst mal drinnen, sagt Bobby zu Kokosnuss, Mathilda und Oskar. Er springt heraus und ruft: Yuppie, yuppie! Seine Mutter schließt ihn in die Arme. Der Vater aber blickt grimmig auf die Beulen und geflickten Stellen des Raumgleiters. Streng brummt er: Bobby, putzi, pappele, nulli, nulli, Papa, rappel die, knickknack! Bobby hebt die Arme, wackelt mit der Nase und sagt: Knickeli, Musepampel, Aki, Aki, Papim, Pipi, Knulli. Musepampel, Papim, Pipi, Knulli? Wiederholen die Eltern beunruhigt. Jeppi, antwortet Bobby. Pappele, Dagi, Dagi, Markokus, Nüssli, Mathildili, Oski, Oki, Oki, die Pipi, Pulli, Knacki, die Wumms. Knacki, die Wumms? Wiederholen die Eltern erstaunt. Knacki, die Wumms, Musepampel, Pippel, Pupp, sagt Bobby stolz. Muse, Pampel, Pippel, Pop! Rufen die Eltern aufgeregt. Der Vater rennt eilig ins Haus, um über Planetenfunk bekannt zu geben, dass die grüne Pampelmuse wieder friedfertig ist und die Pampelonen nun wieder ihrer Arbeit als Müllroboter nachgehen. Da ruft Bobby: Ihr könnt kommen! Als Kokosnuss, Mathilda und Oskar aus dem Raumgleiter heraustreten, macht Bobbys Mutter große Augen. Yippie, yippie, sagt Kokosnuss. Yippie, yippie, erwidert die Mutter und lacht. Sie freut sich, dass du unsere Sprache sprichst, erklärt Bobby. Nur ein ganz kleines bisschen, sagt Kokosnuss schüchtern. Die Nachricht von der reparierten Pampelmuse verbreitet sich rasch auf Zitterpappe. Und als die grüne Pampelmuse den Planeten erreicht und tatsächlich wie früher den Müll einsammelt, werden Bobby, Kokosnuss, Mathilda und Oskar gefeiert wie Helden. Am Abend heißt es Abschied nehmen und Bobby begleitet die drei Freunde zum Hypertransportraum. Von dort können sie hyperschnell zur Erde zurückreisen. Ich schließe von außen die Tür, erklärt der kleine Papelaner. Dann betätige ich den Transporterstrahl. Ihr müsst ganz ruhig bleiben. Wieso sollten wir denn nicht ruhig bleiben? Fragt Mathilda misstrauisch. Naja, es kribbelt etwas. Um durch Raum und Zeit gehen zu können, müsst ihr aufgelöst werden. Wie eine Tablette in Wasser. Wie bitte? Ruft Mathilda empört. Ich will aber nicht wie eine Tablette aufgelöst werden. Keine Sorge, sagt Bobby. Auf der Dracheninsel seid ihr dann wieder genau wie vorher. So verabschieden sich die Freunde von Bobby und betreten den Transporterraum. Gute Reise, sagt der Papelaner, verschließt die Tür und aktiviert den Transporterstrahl. Kokosnuss, Mathilda und Oskar spüren tatsächlich ein Kribbeln, so wie es kribbelt, wenn ein eingeschlafener Fuß wieder durchblutet wird. Und plötzlich sind die drei Abenteurer ganz und gar verschwunden. Zurück auf der Dracheninsel. Das kitzelt, ruft Oskar, als die drei wieder auf der Dracheninsel auftauchen. Die Freunde schauen sich um. Sie stehen genau dort, wo Bobby seine Bruchlandung hingelegt hat. Nur davon ist keine Spur zu sehen. Nicht einmal der kleinste Krater im Sand. Seht mal, ruft Mathilda. Unsere Palme steht wieder. Die war doch platt wie ein Pfannkuchen, sagt Oskar. Wer hat die denn wieder so gut hingedengelt? Murmelt Kokosnuss. Und da stehen unsere Gläser voll Kokosmilch. Die hatten wir doch schon ausgetrunken. Merkwürdig. Da! Ruft Oskar. Eine Sternschnuppe! Die Freunde kneifen die Augen zusammen und wünschen sich etwas. Jeder für sich und heimlich. Da! Ruft Kokosnuss. Noch eine! Diesmal ist es eine Sternschnuppe mit einem großen, hellen Schweif. Ui, staunt Mathilda. Die leuchtet aber lange. Die hört ja gar nicht mehr auf, sagt Oskar. Kokosnuss springt auf und ruft, die kommt auf uns zu. Tatsächlich, die Sternschnuppe ist gar keine Sternschnuppe, sondern ein unbekanntes Flugobjekt. Fast lautlos rast es auf die Dracheninsel zu. In Deckung! Schreit Kokosnuss. Die Freunde springen hinter einen Felsen. Das Flugobjekt landet leise zischend neben der Palme. Es ist Bobbys Raumgleiter, samt Beulen und Dellen. Die Luke öffnet sich und Bobby selbst springt heraus. Yuppie, yuppie! Leute, in all der Aufregung hatte ich ganz vergessen, ein Erinnerungsfoto für mein Album zu machen. Kokosnuss, Mathilda und Oskar kommen hinter dem Felsen hervor. Bitte recht freundlich gucken und Schneebesen sagen, ruft Bobby. Schneebesen, sagen Kokosnuss, Mathilda und Oskar. Besten Dank, sagt der Papelaner und will schon wieder in den Raumgleiter klettern. Da hält er inne, zieht seinen Laserphaser und überreicht ihn Kokosnuss. Der ist für euch. Als kleines Dankeschön, dass ihr mir geholfen habt. Man kann damit Dinge reparieren und durch die Zeit reisen. Durch die Zeit reisen? Wiederholt Kokosnuss verblüfft. Ja, ihr müsst nur das Ja eingeben, eng beisammenstehen und den roten Knopf drücken. Eine Frage noch, sagt Kokosnuss. Hast du die Palme wieder aufgerichtet? Die Palme? Fragt Bobby. Ach so, nein. Ihr seid kurz vor meiner Bruchlandung wieder hier gewesen. Kleiner Zeitsprung. Aber, sagt Mathilda, wenn die Bruchlandung noch nicht stattgefunden hat, wo hat der Raumgleiter dann die Beulen her? Und wann findet die Bruchlandung denn statt? Sie hat schon stattgefunden, nur auf einer anderen Zeitebene, antwortet Bobby und springt in den Raumgleiter. Hat mich gefreut, eure Bekanntschaft zu machen. Jöppi, jöppi! Er schließt die Luke und rauscht hinauf in den Sternenhimmel. Kokosnuss, Mathilda und Oskar schauen dem Raumgleiter nach. Was meint er denn mit einer anderen Zeitebene? Fragt Mathilda. Habe ich auch nicht verstanden, sagt Kokosnuss. Oskar nimmt einen Schluck von der Kokosmilch und sagt, lecker, auch wenn ich die schon mal getrunken habe, auf einer anderen Ebene. Kokosnuss! Hören sie plötzlich eine tiefe Stimme rufen. Kokosnussvater Magnus stapft über den Strand. Da seid ihr ja, sagt der große Feuerdrache. Wir suchen euch schon überall. Habt ihr die große Sternschnuppe gesehen? Sie muss hier irgendwo gelandet sein. Das war Bobby vom Planeten Zitterpappel, sagt Kokosnuss. In einem Raumgleiter, sagt Mathilda. Schon zum zweiten Mal, sagt Oskar. Beim ersten Mal hat er eine Bruchlandung hingelegt, aber auf einer anderen Zeitebene. So, so, brummt Magnus. Planet Zitterpappe, Raumgleiter, Zeitebene. Verstehe. Jetzt wird's aber Zeit für euch. Ab ins Bett. Dürfen Oskar und Mathilda heute bei uns übernachten? Fragt Kokosnuss und steckt den Laserfaser unauffällig in seine Tasche. Aber klar, sagt Magnus. Und als die drei Freunde es sich in der Drachenhöhle unter Kokosnuss Bettdecke gemütlich gemacht haben, holt der kleine Drache den Laserfaser hervor und flüstert, in welche Zeit würdet ihr am liebsten einmal reisen? In die Steinzeit, antwortet Mathilda und Oskar nickt. Freunde, jetzt ist's wirklich ganz schön spät. Ja, leider. Wenn auch diese Geschichte nun zu Ende geht, bleib ich doch euer kleiner Drache Kokosnuss. Ich freue mich aufs nächste Mal, für heute ist Schluss. Aber nur für heute? Das war der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Abschiedsgruß. Dann will ich jetzt mal nach Hause gehen und sag euch von ganzem Herzen auf Wiedersehen. Das war der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Abschiedsgruß. Dann will ich jetzt mal nach Hause gehen und sag euch von ganzem Herzen auf Wiedersehen! Und tschüss, bis zum nächsten Mal!